A3. Also, Schwester Silvia. Ich verständige die Diensthabende von der Inneren, wegen der Sonographie Abdomen, oder? Das ist gut, dann können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Und sagen Sie der Schwester Maria, sie soll schon mal das CT blockieren und im Labor nachfragen, wie viel nullnegatives Blut die haben und gleich 3 Konserven zurückstellen lassen. Mach ich. Soll ich den Oberarzt informieren? Lassen Sie uns warten, bis der Patient da ist. Wer weiß, vielleicht ist es viel heiße Luft. Wir benötigen bestimmt das OP-Team. Ich meine, wegen der Frakturversorgung. Und da will der Dr. Landmeier immer dabei sein. Okay, Silvia, schon verstanden. Informieren Sie ihn und das OP-Team. Ehrlich, ist besser so, Dr. Kadivi. Ich gehe noch schnell zu Frau Huttler und sage ihr, dass sie sich noch ein bisschen gedulden muss, bis ich wiederkomme. Wer hat eigentlich Anästhesiedienst? Die Frau Bausen. Sehr gut. Das mobile Röntgengerät steht ja im Schockraum, oder? Natürlich. Ich sag Martina, dass sie uns vorerst an der Leitstelle abmeldet. Okay, die Internisten haben vorhin einen Infarkt reinbekommen und wir sind auch für die nächste Zeit beschäftigt. Hallo Leute, und was ist im Anmarsch? Hallo Frau Bausen, ein junger Mann, um die 30 mit einem Tubus und Bülow-Drainage links. Sie können auf jeden Fall Ihren zweiten Dienst verständigen, da muss mit Sicherheit einiges operativ versorgt werden. Dann wollen wir mal schauen. Silvia, wo bleibt denn die Frau Müller von der Inneren?